Einen Teil davon fraßen sie selbst, den Rest futterten kleinere Tiere, Schneehasen zum Beispiel. Und die Schneehasen wiederum dienten den Polarfüchsen als Nahrung. Im Frühling war dann das meiste Gras abgefressen und die nackte Erde kam zum Vorschein. Und genau das war gut, denn in der wärmenden Sonne wuchsen sofort neue Pflanzen, die den Tieren Nahrung boten. Als die Mammuts ausgestorben waren, war kein Tier stark genug, um im Winter den Schneepflugjob zu übernehmen und das Gras freizuschaufeln. Die Folge? Die Tiere hatten im Winter nichts zu fressen. Und wenn das alte Gras dann im Frühling freitaute, war kein Platz im Boden für die frischen neuen Pflanzen. Sie waren unter der Schicht von altem Gras gefangen. Also gab es auch im Frühjahr und Sommer nichts zu fressen. Und deshalb folgte auf das Aussterben der Mammuts das Sterben der Schneehasen und Polarfüchse. Natürlich ahnten die Sapiens nichts davon. Und es war ja auch nicht so, dass sie böse waren. Nein, sie waren einfach zu gut. Zu gut in allem, was sie anpackten. Kaum hatten sie die Mammutjagd für sich entdeckt, waren sie schon solche Experten, dass kein Mammut überlebte. Also nahmen sie sich die Elche vor. Leider entwickelten sie sich auch hier zu Profis, sodass der Elchbestand ebenfalls stark abnahm. Wenn Archäologen heute in der Erde buddeln, machen sie überall auf der Welt die gleiche Entdeckung. Ganz tief unten im Erdreich finden sich die Überreste vieler verschiedener Tierarten, aber keine menschlichen Spuren. Die darüberliegenden Erdschichten enthalten erste Hinweise auf den Menschen. Hier ein Knochen, da ein paar Zähne, dort eine Speerspitze. Und noch weiter oben folgt eine Schicht mit sehr vielen menschlichen Überbleibseln. Aber keinen Hinweisen mehr auf die Tiere, die einst in der Gegend heimisch waren. Am Anfang gab's also viele Tiere und keine Sapiens. Dann tauchten die ersten Sapiens auf. Und schließlich gab es viele Sapiens und wesentlich weniger Tiere. Diese drei Phasen waren überall gleich. In Australien, in Amerika, in Asien und Europa. Und fast auf jeder Insel, die die Menschen entdeckten. Zum Beispiel Madagaskar. Millionen von Jahren war diese Insel vom Rest der Welt isoliert gewesen, weshalb sich dort absolut einzigartige Tierarten ungestört entwickeln konnten. Riesenlemuren, die größer waren als Gorillas. Elefantenvögel, 3 Meter hoch, fast eine halbe Tonne schwer und flugunfähig. Nicht gerade die Art Piepmatz, die man gerne bei sich im Vorgarten sieht, eher vergleichbar mit gigantischen Straußen. Dann, vor ungefähr 1500 Jahren, verschwanden die Elefantenvögel, die Riesenlemuren und viele andere Tierarten schlagartig, kurz nachdem die ersten Menschen ihren Fuß auf die Insel gesetzt hatten. Ähnliche Tragödien spielten sich auf fast jeder der unzähligen Inseln zwischen Pazifik und Mittelmeer ab. Selbst auf den allerkleinsten von ihnen fanden Archäologen Überreste von Vögeln, Insekten und Schnecken, die dort seit Urzeiten gelebt hatten und mit dem Auftauchen des Menschen plötzlich verschwanden. Es gibt heute nur noch ganz wenige abgelegene Inseln, die frei von Menschen, dafür aber von interessanten ursprünglichen Tieren bevölkert sind. Am bekanntesten sind wohl die Galapagos-Inseln mit ihren berühmten Riesenschildkröten. Genau wie die australischen Diprotodons zeigen diese Schildkröten übrigens keinerlei Angst vor Menschen. Wenn wir uns alle miteinander klarmachen, wie viele Tiere wir schon auf dem Gewissen haben, dann schaffen wir es vielleicht, die noch lebenden Arten besser zu schützen. Denn ohne gemeinsame Anstrengungen werden Löwen, Elefanten, Delfine und Wale bald ebenso der Vergangenheit angehören wie Mammuts und Diprotodons. Dann wären wir Menschen und unsere Haus- und Nutztiere die einzigen noch existierenden größeren Lebewesen. Große Wildtiere wird es dann nicht mehr geben.